Erster Boas ging zum Stadttor und setzte sich. Als der Mann, den Boas als Löser bezeichnet hatte, vorbeikam, rief Boas ihn zu sich und bat ihn, sich zu setzen. Der Mann kam und setzte sich. Zweiter dann wählte Boas 10 wichtige Männer aus der Stadt aus und bat sie, sich ebenfalls zu setzen. Nachdem sie Platz genommen hatten, dritter erklärte Boas dem Löser, dass Nemi, die aus Moab zurückgekehrt war, das Land verkaufen wollte, das ihrem verstorbenen Verwandten Elimelech gehört hatte. Vierter Boas sagte, ich wollte dich darüber informieren und dich bitten, das Land vor diesen Zeugen und den wichtigen Männern unseres Volkes zu kaufen. Wenn du es einlösen willst, dann tu es. Wenn nicht, sag es mir, damit ich es weiß, denn außer dir gibt es niemanden, der es einlösen könnte, und ich bin der Nächste, der Löser antwortete, ich will es einlösen. Fünfter Boas erklärte ihm, wenn du das Feld von Nemi kaufst, musst du auch Ruth, die Moabiterin und Witwe des Verstorbenen, heiraten. Das ist nötig, damit der Name des Verstorbenen auf seinem Erbe erhalten bleibt. 6. Der Löser erwiderte, ich kann es nicht für mich einlösen, weil ich sonst mein eigenes Erbe gefährden würde. Löse du es ein, denn ich kann es nicht tun. 7. Früher war es in Israel Brauch, dass man bei einer Einlösung oder einem Tauschgeschäft seinen Schuh auszog und ihn dem anderen gab, um die Vereinbarung zu bestätigen. Achter deshalb sagte der Löser zu Boas, kaufe es für dich, und zog seinen Schuh aus. Neunter Boas sagte zu den wichtigen Männern und dem ganzen Volk, ihr seid heute Zeugen, dass ich von Nemi den gesamten Besitz von Elimelech sowie den gesamten Besitz von Kiljon und Machlon gekauft habe. 10. Außerdem habe ich Ruth, die Moabiterin und Witwe Machlons, zu meiner Frau genommen, damit der Name des Verstorbenen auf seinem Erbe erhalten bleibt und nicht aus seiner Familie oder seinem Heimatort verschwindet. Ihr seid heute Zeugen dafür. 11. Da riefen alle Leute und die wichtigen Männer am Tor, jawohl. Möge der Herr die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea machen, denn diese beiden haben das Volk Israel aufgebaut. Mögest du in Ephrata mächtig werden und einen berühmten Namen in Bethlehem haben. 12. Möge dein Haus durch die Kinder, die der Herr dir mit dieser jungen Frau schenken wird, dem Haus des Peres gleichen, den Tamar dem Juda geboren hat. 13. So heiratete Boas Ruth und sie wurde seine Frau. Als er mit ihr zusammen war, sorgte der Herr dafür, dass sie schwanger wurde und einen Sohn gebar. 14. Da sagten die Frauen zu Nemi, gelobt sei der Herr, der dir heute einen Löser gegeben hat, so dass sein Name in Israel bekannt werden wird. 15. Er wird dich erfrischen und für dich im Alter sorgen, denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie ist dir mehr wert als 7 Söhne. 16. Nemi nahm das Kind, legte es auf ihren Schoß und kümmerte sich um es. 17. Die Nachbarinnen gaben dem Kind einen Namen und sagten, Nemi hat einen Sohn bekommen, sie nannten ihn Obed, der Vater von Ise und somit der Großvater von König David war. 18. Dies ist die Abstammungslinie von Peres, Peres war der Vater von Hezron. 19. Hezron war der Vater von Ram und Ram war der Vater von Aminadab. 20. Aminadab war der Vater von Nachschon und Nachschon war der Vater von Sammon. 21. Sammon war der Vater von Boas und Boas war der Vater von Obed. 22. Obed war der Vater von Ise und Ise war der Vater von David.